Ja, mir auch. Wo es metaphysisch war, war es besonders eindrucksvoll. Sollten Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, den Reiseführer per Anhalter ins All besitzen wollen, dann schreiben Sie doch bitte an den Verlag R&B Haus Ursa Minor. Und vergessen Sie bitte nicht, 18 D-Mark in Briefmarken und 597.812.497 Mark und 7 Pfennig für Porto und Verpackung beizulegen. Das war Folge 5. Bevor es weitergeht, haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch. Wir saßen im Sicherheitsraum meiner Wohnung, haben dort stumm im Dunkeln abgewartet. Deep Doku erzählt persönliche Geschichten. Meine Priorität war ganz klar, ich wollte vorm Automaten sitzen mit einer Kippe und einem Drink in der Hand. Wir sind in unseren Reportagen und Dokus immer nah dran, so, dass es wehtun kann. Plötzlich hören wir Allahu Akbar-Rufe und Schüsse, gleichzeitig Raketenalarm, ein totales Chaos. Ja. Bei uns klingt keine Folge gleich. Wir tauchen jedes Mal in eine andere Welt ab. Ich habe dir 3-4 Wetten immer am Laufen. So wie beim, wirklich wie beim Alkoholiker oder Drogenabhängiger. Mein Name ist Johannes Nichelmann und ich präsentiere euch alle 2 Wochen eine neue Folge von Deep Doku. Mein Anwalt, der war knallhart und hat mir das. Das kann gefährliche Körperverletzung, das kann versuchter Mord, dann können Sie lebenslänglich ins Gefängnis dafür gehen. Deep Doku, wahre Geschichten aus Berlin und der Welt. Alle 2 Wochen eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.